Thank you.

Ich hab mir immer gedacht, wenn ich Drogen nehme, dann können sie ruhig meinen Körper ficken. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Denn ich hasse meinen Körper. Der ist so fett und hässlich und unförmig. Und sowieso habe ich's nicht besser verdient. Doch in den Momenten, wenn die Drogen aufhören zu wirken, merke ich, dass die Leute auch meine Seele ficken. Das tut weh. Nein, mehr noch. Das zerstört, ohne zu zerstören.